1990, wo wir schon von Herrn Ogerstetten gekündigt wurden, habe ich mit einer Kollegin beschlossen, dass wir uns einen schönen Urlaub gönnen. Und dann sind wir nach Portugal geflogen. Und die erste Bemerkung war erstmal am Flughafen schon vom Zoll mit unseren DDR-Pässen. Ach ja, und Sie kommen aus dem Osten und Sie können sich's leisten, hier in Urlaub zu fahren und dann noch mit zwei Kindern und ohne Mann und so, und wie wir das überhaupt machen und wir guckt, wieso sollen wir das nicht machen? Also wir waren da völlig perplex. Naja, und da kriegten wir dann mit, dass Sie wahrscheinlich genauso wenig wussten über uns, wie wir über Sie und ja. So eine kleine Frau und so eine große Lust. Die Emanzipierten. Drei Frauengenerationen in Ostdeutschland. Hat schon Kinder, drei und immer noch kein Frust. Eine Sendung von Rosemarie Mieder und Gislinde Schwarz. Und hat schon so gelitten und immer noch so ein Mut. Und hat schon so gelitten. Und hat so schlaffe Titten. Und hat so ein heißes Blut. Ich hatte eigentlich so konkrete Vorstellungen damals noch nicht. Das konnte man auch gar nicht so richtig haben in dieser Trümmerwüste und den ganzen unsicheren Verhältnissen. Kapitel 1. Aufbaujahre. Die Mutter. Ich bin auch immer politisch aktiv gewesen, bin zum Teil mit meinem Vater zu Versammlungen gegangen oder habe dort aktiv in der FDJ mitgearbeitet. Und naja, das war mir interessanter und lieber als Schularbeiten zu machen. Ilse-Marie Winkel, geboren 1932. Und da bin ich dann von der Schule abgegangen, 1949. Und bin in einem Kindergarten zum Praktikum gewesen. Und von da aus hat mich die Partei auf einen Lehrgang geschickt. Und auf diesem Lehrgang haben die Genossen mit mir geredet und haben gesagt, du musst Abitur machen. Wir brauchen Leute, die studiert haben in verantwortlichen Funktionen. Und da habe ich dann in anderthalb Jahren mein Abitur gemacht und habe auch in Jena ja dann Jura studiert. Der Weg, von dem die 82-Jährige nun zu erzählen beginnt, war Anfang der 50er Jahre durchaus nicht selbstverständlich für eine junge Frau. Auch Ilse-Marie Winkel musste erst einmal geschoben werden. Mach was aus deinem Leben. Bot ihr die neue Gesellschaft nicht alle Möglichkeiten? Aus der Verfassung der DDR vom 7. Oktober 1949. Mann und Frau sind gleichberechtigt. Alle Gesetze und Bestimmungen, die der Gleichberechtigung der Frau entgegenstehen, sind aufgehoben. Ilse-Maries Mutter hatte ihren Beruf als Lehrerin der Kinder wegen aufgegeben. Auch Ilse-Maries Vater war Lehrer. Als Sozialdemokrat hatte er während der Nazi-Zeit nicht unterrichten dürfen. Weil er sich nach dem Krieg in ihrer Heimatstadt Dortmund für die Vereinigung von SPD und KPD einsetzte, blieb ihm der Schuldienst im Westen versperrt. Und so wechselte die Familie illegal über die Zonengrenze nach Thüringen. Die junge DDR war im Aufbruch. Ilse-Marie trug ihn begeistert mit. Schon mit 16 Jahren wurde sie Mitglied der SED. Ich habe dann in Jena meinen späteren Mann kennengelernt und das hat dazu geführt, dass ich dann in Berlin weiter studiert habe, weil er nach Potsdam gegangen ist, an die Pädagogische Hochschule. Und ja, so lange her. 55 haben wir geheiratet und 56 ist unsere Große geboren, ja. Durch Gesetz werden Einrichtungen geschaffen, die es gewährleisten, dass die Frau ihre Aufgabe als Bürgerin und Schaffende mit ihren Pflichten als Frau und Mutter vereinbaren kann. Ich habe also bis zum Juli mein Praktikum gemacht und im August ist die Kleine geboren worden. Und ich bin dann aber im November wieder zum Studium gegangen und in der Zeit haben die anderen aus meiner Seminargruppe immer bei den Vorlesungen mitgeschrieben, sodass ich also nicht aussetzen musste. Das wollte ich nicht, sondern ich wollte eben versuchen, doch mein Studium planmäßig zu beenden. Und das habe ich auch geschafft und das dritte Kind ist dann nach dem Studium geboren worden. Das dritte Kind war ein Sohn, Rainer, geboren 1959. Ilse-Maries Töchter, Petra und Sonja, kamen 1956 und 1957 zur Welt. Also sicherlich habe ich mal, wenn mir die Probleme über den Kopf wuchsen, mal gedacht, meine Zeit, du könntest es auch einfacher haben. Aber meine Mutter hatte, als sie von der zweiten Schwangerschaft erfuhr, hatte sie gesagt, Kind, tu mir bloß den Gefallen und hör nicht auf mit dem Studium. Schließ dein Studium es ab, egal wie, aber du kannst es schaffen. 27. September 1950. Gesetz über den Mutter- und Kinderschutz und die Rechte der Frau. Durch die Eheschließung darf die Frau nicht gehindert werden, einen Beruf auszuüben. In allen Berufen sind Maßnahmen zur Qualifizierung der Frauen zu treffen. Also ich habe studiert an der Humboldt-Universität unter Linden und gewohnt haben wir zunächst in einem möblierten Zimmer in der Linienstraße. Das lag in der Wohnung einer älteren Frau. Da mussten wir immer durch deren Küche. Also das war ganz schön mickrig. Und nachher kriegten wir dann in der Etage drüber ein Lehrzimmer. Und da haben wir uns dann die ersten Möbel angeschafft. Gleich an der Sektorengrenze. Da war so ein Wochenheim für Kinder der Mitarbeiter der Humboldt-Universität. Und da war die Kleine und die Größere war bei Schwiegereltern ein Jahr bis zu meinem Examen. Und als dann der Junge unterwegs war, also das dritte Kind, haben wir dann eine Wohnung in Köpenick gekriegt. Ilse Maries Weg führte Ende der 50er Jahre noch immer vorbei an Trümmergrundstücken und unbewohnbaren Häusern. Bis auf das Prestigeobjekt Stalinallee waren noch kaum Wohnungen gebaut worden. Erst einmal mussten Fabriken instand gesetzt, neue Industriestandorte errichtet werden. Für die brauchte es auch die Arbeitskraft der Frauen. Es entstand ein Netz von Krippen, Kindergärten und Schulhorten, die ganztags oder wochenweise eine nahezu kostenlose Betreuung sicherten. Das erste Kind war ein absolutes Wunschkind, aber die beiden weiteren sollten nicht so schnell kommen. Also ich wollte zwar gerne drei Kinder haben, aber nicht in so kurzem Abstand. Sind ja alle drei innerhalb von 3 Jahren geboren. Und es war ein bisschen heftig. Aber nun kamen sie, nun mussten sie irgendwie auch genommen werden. Die junge Frau war Mitte 20, als sie das Jura-Examen in der Tasche hatte. Eine staatliche Lenkungskommission entschied über ihren Einsatzort. Ich wollte Staatsanwalt werden, weil ich der Meinung war, dass der Staatsanwalt das meiste für die Durchsetzung der Gerechtigkeit tun kann. Aber als ich dann fertig war mit dem Studium, wurden keine Staatsanwälte, sondern Richter gebraucht. Und da bin ich dann eben Richter geworden. Also meine erste Stelle war in Prenzlauer Berg. Und da sind dann die Kinder in Köpenick in die Wochenkrippe gegangen. Und wir haben sie dann immer sonnabends mittags geholt und übers Wochenende nur zu Hause gehabt. Und als dann die Kinder 3 Jahre waren, dann sind sie in den Tageskindergarten gegangen. Für Ilse Marie war es selbstverständlich, dorthin zu gehen, wo sie gebraucht wurde und das zu leisten, was Staat und Partei erwarteten. Gerade von ihr, der Genossin, wurde doppelter Einsatz verlangt. Viele gut ausgebildete Männer waren im Krieg geblieben. Tausende Universitätsabsolventen verließen die DDR gen Westen. Und hieß es nicht, so wie wir heute arbeiten, werden wir morgen leben? Wir haben von 8 bis 17 Uhr gearbeitet. Die Hilde Benjamin war der Meinung, es war ja damals Justizminister, dass ein Richter nicht verkürzt arbeiten könnte und ein Staatsanwalt auch nicht, sondern das wäre eben eine Vollzeittätigkeit. Es war praktisch das Schwierigste, dass die Leute in der Rechtspflege verpflichtet waren, sich um eine Schiedskommission und um eine Konfliktkommission zu kümmern. Und dass diese Arbeit vielfach in die Abendstunden fiel. Und das war oft doch etwas schwierig, alles dann unter einen Hut zu bringen. Meine Mutti war Richterin zu dem Zeitpunkt, wo ich ganz klein war. Und kam auch sehr spät, kann ich mich immer erinnern. Sonja, Ilse Maries Tochter. Nach früh sind wir alleine in die Schule gegangen. Ich kann mich nur erinnern, dass wir ja in Köpenick direkt an der Hauptstraße wohnten. Also es war immer nicht so einfach, zur Schule zu kommen, weil so viele Ampeln gab es nicht. Wir mussten uns dann auch dann durch die Autos durchdrängen, um zur Schule zu kommen. In der ersten Zeit gab es noch Hort, dass wir selber erst um 5, 5:30 nach Hause kamen. Dann kam irgendwann unsere Mutter und dann gab es Abendbrot zu Hause. Dann gab es vielleicht noch einen Sandmann. Sandmann beim Nachbarn, weil wir noch keinen Fernseher hatten. Da mussten wir natürlich immer erst auch gewaschen sein, Abendbrot gegessen haben und durften nichts ausgefressen haben. Dann durften wir zum Nachbarn gehen, alle drei im Bademantel mit Schlafanzug und haben dann da 10 Minuten Sandmann geguckt. Also ich habe großen Wert darauf gelegt, dass alle zum Frühstück rechtzeitig am Tisch saßen, auch ohne Hektik nach Möglichkeit. Ich glaube, so zwischen 5:30 bin ich aufgestanden. Und dann habe ich, bis die Kinder eben größer waren, alleine gehen konnten, die Kinder weggebracht und bin dann zur Arbeit gelaufen. Und das war für mich normal. Also ich habe mich da nicht besonders belastet gefühlt. Ich hatte meine drei Kinder, war ich ja selber schuld. 23. Dezember 1961. Kommuniqué, die Frau, der Frieden und der Sozialismus. Oftmals werden Frauen, die bereits leitende Funktionen ausüben, ohne Rücksicht auf ihre Pflichten als Mutter und Hausfrau, mit einem Übermaß an Arbeit belastet. Man verlangt von ihnen oft mehr als von einem Mann in der gleichen Funktion. Nachdem mein Mann promoviert hatte, hat er gesagt, was ich kann, kannst du auch, und versucht es. Und ich habe das in meiner Freizeit gemacht, weil zunächst so eine Frauenaspirantur nicht bestand. Das war dann erst später, dass Frauen eben beantragen konnten eine Freistellung. Und zwar war das dann mehrere Wochen im Jahr. Und das habe ich dann bei der Fertigstellung meiner Arbeit genutzt und habe dann ungefähr ein Vierteljahr zu Hause gearbeitet. Sie war ganz schön ein Nervenbündel auch in der Zeit. Daran kann ich mich erinnern. Sie haben ja beide auch viel geraucht. Das war für uns Kinder immer nicht so schön, sodass wir oft gesagt haben, naja, auch zu unserer Mutter, kannst du mal aufhören? Nein, Zigarette beruhigt sie, weil sie eben auf Arbeit auch viel eingespannt war. Der Beruf, ihre drei Kinder im Grundschulalter und dazu die Promotion brachten Ilse Marie an den Rand ihrer körperlichen Kraft. Im Dezember 1962 erschien das erste Heft der Frauenzeitschrift Für dich. Sie wird helfen, die neuen Beziehungen der Menschen zueinander, zwischen Mann und Frau und in der Familie zu fördern, heißt es im Geleitwort. Und tatsächlich, in den 60er Jahren war diese Zeitschrift eine wichtige Verbündete jener Frauen, die im Beruf ihren Mann standen. Ist es richtig, dass Arno T. in die Kneipe geht, während seine Frau die Hausarbeit bewältigen muss? Bin ich ein Pantoffelheld, weil ich die Haushaltspflichten übernehme, damit meine Frau studieren kann? Immer wieder wurden Betriebsleiter, LPG-Vorsitzende und Kommunalpolitiker gerügt, weil sie nicht genügend Weiterbildungsmöglichkeiten für Frauen schufen, ihnen ungünstige Arbeitsplätze zuordneten oder nicht ausreichend für Kinderbetreuung sorgten. Mein Vater hat doch viele Dienstreisen gemacht. Ist nicht so der Typ gewesen, der sich um die Familie gekümmert hat. Das war eigentlich mehr meine Mutter. Und mein Vater hatte mal irgendwelche Flausen im Kopf, wie sich Bienen zu züchten, und wollte seine Träume ausleben. Und wir mussten den Rest dann so machen. Wenig. Mich hat er wenig unterstützt. Unsere Ehe ist im Grunde genommen daran kaputt gegangen, dass mein Mann immer Verhältnisse zu anderen Frauen hatte. Da hatte ich mal ein paar Haushaltstage zusammen, um die Arbeit zu machen. Und da war er auf Dienstreise und hat mir dann hinterher gestanden, dass es gar keine Dienstreise war, sondern dass er da jemand anders kennengelernt hatte und dort war. Also das war der Hauptgrund, weshalb unsere Ehe kaputt gegangen ist. 1971 reichte Ilse Maries Mann die Scheidung ein. Sie kämpfte um ihre Ehe. Das Verfahren wurde für 2 Jahre ausgesetzt. Es half nichts. Der Vater ihrer drei Kinder ließ sich kaum noch blicken. Er war zu seiner neuen Lebensgefährtin gezogen. Ich habe immer gesagt, ich bin Familienrichter und ich gebe anderen kluge Ratschläge. Ich muss doch meine Ehe in Ordnung bringen können. Aber wenn bloß einer diese Absicht hat, dann ist es eben auf die Dauer nicht möglich. Aber ich habe eben immer gedacht, ich muss wegen der Kinder die Ehe aufrechterhalten, trotz allem, was ich über seine Freizeitgestaltung wusste. Kapitel 2: Zeit der Verheißungen. Die Tochter. Tja, wie sollte mein Leben sein? Sonja Kube, geborene Winkel. Mein Leben sollte erfüllt sein, glücklich erfüllt, mit einer Familie, die intakt ist, dass ich Kinder habe, dass ich einen Beruf habe, in dem ich aufgehen kann, in dem ich glücklich bin, dass ich mir keine Sorgen um die Zukunft machen muss und dass es meinen Lieben gut geht. Vieles ist davon nicht eingetroffen. Sonja steht auf ihrem Balkon und schaut weit ins grüne Umland. Seit fast 30 Jahren wohnt sie hier. Die Ostberliner Großsiedlung ist ein Teil jenes Versprechens, das der Staat Anfang der 70er Jahre gab. Jedem seine Wohnung. Die Lebensbedingungen sollten sich Jahr für Jahr verbessern. Vor allem die junger Familien. 15. Juni 1971. Bericht des Zentralkomitees an den 8. Parteitag der SED. Es ist in der Tat eine der größten Errungenschaften des Sozialismus, die Gleichberechtigung der Frau sowohl gesetzlich als auch im Leben weitgehend verwirklicht zu haben. Als junge Frau hatte Sonja beruflich viele Möglichkeiten. Nur, was konnte das sein? Vielleicht Kinderkrankenschwester? Aber sie machte ja Abitur und damit sollte sie auch studieren. Sie bekam eine Zulassung für ein Ökonomiestudium, Schwerpunkt Binnenhandel. Das begann allerdings erst ein Jahr später. In Lichtenberg, in so einer Clubgaststätte, habe ich dann als Ungelernte angefangen und habe dann nebenbei in einer Erwachsenenqualifizierung meinen Facharbeiter, der nennt sich Serviererin, gemacht. Und dann bin ich zum Studium, habe während dem Studium natürlich auch meine Kenntnisse als Kellnerin anwenden können, indem ich dann mir immer noch ein Zubrot verdient habe. Verwirklichte Gleichberechtigung? Die DDR verglich sich vor allem mit der Bundesrepublik. Dort musste eine Frau bis 1977 ihren Ehemann um Erlaubnis bitten, wenn sie einer Berufstätigkeit nachgehen wollte. Ich habe meinen Mann zum Ende des Studiums kennengelernt und wir haben relativ schnell unser erstes Kind bekommen, sodass wir eigentlich uns, glaube ich, vorher auch gar keine großen Gedanken gemacht haben, wie wir unser Leben gestalten. Also wann wollen wir Kind? Das ist einfach passiert. Und dann sind wir beide reingeworfen worden. Ich heiße Juliane und genannt Julchen oder Jule und bin am 31.07.82 in Berlin gegen 17.10 Uhr als erstes Kind meiner Eltern Sonja und Holger geboren worden. Endlich. Also die Freude war groß. Ich bin auch die älteste Enkelin meiner Oma. Ich bin in Berlin nicht mehr geboren. So, und das sind jetzt die ersten Fotos mit meinem Vater, meiner Mutter. Mit 24 mein erstes Kind, mit 26 dann das zweite. Ich bin eigentlich vom Studium in die Arbeit sofort Familie gegründet, mich um Familie gekümmert und war im Prinzip immer voll eingebunden. Ich habe mich aufgrund dessen, dass ich relativ früh die Familie gegründet habe, ganz gut entwickelt und habe meine Frau gestanden. Während in der Bundesrepublik Frauen für ihre Rechte auf die Straße gingen, sollten sich ihre Schwestern in der DDR zurücklehnen. Hier entschied Vater Staat, was gut für sie sein sollte und was er selbst mit seinem chronischen Arbeitskräftemangel benötigte. Und nachdem sich am 6. Juni 1971 in der Hamburger Illustrierten Stern 374 Frauen der illegalen Abtreibung bezichtigt und eine Streichung des Paragraphen 218 gefordert hatten, verkündete die Volkskammer als Geschenk zum Frauentag 1972 die Freigabe des Schwangerschaftsabbruchs bis zum Ende des dritten Monats. Die Pille gab es nun für alle Frauen ab 16 Jahren kostenlos. Weitere Geschenke folgten. Zinsloser Kredit von 5.000 Mark für junge Ehepaare, der bei der Geburt von Kindern schrittweise erlassen wird. Erhöhung des Schwangerschafts- und Wochenurlaubs von 14 auf 18 Wochen. 40-Stunden-Woche für Frauen mit mindestens 3 Kindern. 1976. Schwangerschafts- und Wochenurlaub von 26 Wochen, bezahltes Babyjahr und 40-Stunden-Woche ab dem zweiten Kind. 1986. Bezahltes Babyjahr ab dem ersten Kind, auch für Väter und Großeltern, falls das die Berufstätigkeit der Mutter erfordert. Die Frauenzeitschrift Für Dich feierte die neuen sozialpolitischen Leistungen. Die Gleichberechtigung sei weitestgehend verwirklicht. Es komme nur noch darauf an, ein paar kleinere Hemmnisse zu überwinden, die Möglichkeiten besser zu nutzen. Jede Woche erreichten die Redaktion ganze Waschkörbe voller Leserbriefe. Sind die jungen Frauen von heute nicht selbst daran schuld, wenn sie mit sich unzufrieden sind? Sie wissen nicht, was sie wollen. Am besten alles. Beruf, Haushalt, Ehe und Familie. Daran müssen sie scheitern. Es sei denn, man pustet ihnen noch mehr Zucker in den Arsch. Die jungen Mütter haben das Babyjahr. Es gibt keine finanziellen Sorgen. Bei all dem haben die jungen Leute es verlernt, um ihr Glück zu kämpfen. Denn sie laufen vor den erstbesten Schwierigkeiten davon und lassen sich scheiden. Helga T., Dessau. Camilla C., Berlin. Meine Mutti musste für alles gerade stehen. Die hatte ja gar keine Luft, allein ins Theater zu gehen oder groß Freunde zu treffen. Und dass sie sich gegenüber unserem Vater nicht durchsetzen konnte oder nicht durchgesetzt hat, das habe ich mir so als Maxime für mein Leben festgelegt, dass ich gesagt habe, dann muss das irgendwie auf gleichberechtigter Basis sein mit den Partnern, dass jeder an der Kindeserziehung dran teilnimmt, an allem, was da zum Familienleben dazugehört und nicht auf einem Rücken nur ausgetragen wird. Die sozialpolitischen Maßnahmen der 70er Jahre waren vorrangig an Frauen adressiert. Bei einer Scheidung kamen die Kinder ganz selbstverständlich zur Mutter. Auf diese Weise wurden Frauen wieder auf ihr natürliches Ressort verwiesen, Familie und Haushalt. Das widerspiegelt sich in den Briefen unzufriedener Leserinnen an die, für dich, die nicht abgedruckt wurden. Warum können sie nicht anders schreiben, ehrlicher, dem wirklichen Alltag auf der Spur, den wir Frauen bei uns erleben? Es wäre wünschenswert, dass mehr Arbeitsplätze mit 6 oder weniger Stunden geschaffen werden. Das wäre für so manche verheiratete Mutti mit kleinen Kindern eine echte Erleichterung und auch für die Kleinen viel angenehmer. Wie viele Mütter im ganzen Land mögen verbittert ihre Artikel gelesen haben? Vielleicht sind sie gerade auf der Jagd nach einer warmen Winterjacke für ihr Kind. Oder nach bequemen Stiefelchen, die nicht bleischwer sind. In einer Kleinstadt im Vogtland stellt sich ein Industriebetrieb gegen die Schließung der Wochenkrippe. Er braucht die Frauen zur Nachtschicht. Wie kinderfreundlich ist unser Alltag denn wirklich? Ines B., Rostock. Brigitte S., Waren. Mein Mann hat sich dann so weiterentwickelt, dass er FDR-Sekretär in einem Großbetrieb war, in einem Kombinatsbetrieb. Sodass ich dann für beide Kinder die einzige Ansprechpartnerin war. Dann musste ich mich entscheiden, ob ich weiter an der Friedrichstraße arbeite und ganz lange Wege zu meinen Kindern habe oder ob ich in der Nähe hier in meiner Wohnung mir was suche. Und dann ergab es sich, dass ich hier 5 Minuten von mir entfernt eine Clubgaststätte aufmachte und wo ich anfangen konnte, sodass ich dann in der Nähe bei den Kindern war und mein Mann durch seine unregelmäßige Arbeitszeit zwar da war, aber ich im Prinzip die Hauptperson war. Dass ihr Mann nun auch noch ein Fernstudium begann, damit noch weniger Zeit für die Familie hatte, nahm Sonja hin. Hatte sie nicht ihre Dienststelle fast vor der Haustür, Kindergarten, Schule und Kaufhalle um die Ecke und hilfsbereite Nachbarn im Haus? Das musste doch zu schaffen sein. Irgendwo habe ich dann, da wo ich gearbeitet habe, auch festgestellt, es gibt auch andere Männer, die mich interessant finden oder die eine Frau noch in mir sehen. Zu Hause habe ich das Gefühl auch nicht mehr gehabt. Er hat eine andere Frau kennengelernt. Ich hatte jemanden kennengelernt und da habe ich dann gesagt, also ich will mich dann trennen und versuche es alleine. 1989 reichten Sonja und ihr Mann die Scheidung ein. Im Frühjahr 1990 wurden sie geschieden. In der DDR konnte auch eine alleinstehende Frau gut ihre Kinder erziehen, ihren Beruf ausüben und was aus ihrem Leben machen und aus dem Leben der Kinder. Kapitel 3: Umbruch und Aufbruch. Ich bin ursprünglich in die Kirche gegangen, weil mein Vater hat gesagt, um seine Feinde, um seine Gegner zu bekämpfen, muss man deren Argumente kennen. Ingrid Miete, geboren 1962. So, und von daher hat er das am Anfang auch gar nicht so negativ gesehen, dass ich in die Kirche gehe. Was nicht vorgesehen war, war natürlich, dass die Feinde mich überzeugen und ich bei denen bleibe. Als die Mauer fiel, hatte Ingrid Miete den wichtigsten Bruch in ihrem Leben längst vollzogen. Es war der Bruch mit der DDR. Der politischen Haltung in ihrem Elternhaus. Sie absolvierte die 10. Klasse, machte eine Berufsausbildung und holte ihr Abitur auf dem 2. Bildungsweg nach. Und ich habe dann bis zur Wende, so ich nenne das heute Lehr- und Wanderjahre, gejobbt, also alle halbe Jahre einen anderen Job gehabt. Ich habe als Kellnerin auf Hiddensee gearbeitet, ich war auf einem biologischen Bauernhof, ich habe als Briefträgerin gearbeitet, als Nachtwächterin in einem Kinderheim und habe dann am Ende der DDR Herz-an-Herz-Babytragetaschen verkauft. Man konnte bestimmte Dinge nicht kaufen und in solche Lücken ist dann so eine bestimmte Berliner Szene gegangen, die halt die Sachen hergestellt haben. Ihre Bewerbung um einen Studienplatz war prompt zurückgewiesen worden. Ingrid bewegte sich als Mitglied der kirchlichen Friedensbewegung längst im Visier der Staatssicherheit. Im Herbst 89 wurde sie Mitglied des neuen Forums und initiierte eine Arbeitsgruppe, die sich mit der Reform des DDR-Bildungssystems beschäftigte. Und wir wurden dann überrannt von dieser Entwicklung. Also die Westmedien stürzten sich auch auf uns, weil die uns sehr toll fanden. Wir kritisierten ja die DDR-Einrichtungen, aber wir wollten die ja nicht abschaffen. Und das drehte sich also ganz schnell, dass wir dann plötzlich für den Erhalt von Einrichtungen gekämpft haben, die wir vorher gerade noch kritisiert haben. Wir wollten natürlich, dass der Kindergarten bleibt und dass die Krippe bleibt. Wir wollten, dass die ideologischen Inhalte rauskommen. Aber es war schon paradox, dass ich eigentlich selber als Mutter die DDR-Einrichtungen abgelehnt habe. Also Kindergarten, Kinderkrippe, hätte ich meine Kinder nie reingegeben. Aus ideologischen Gründen, weil ich nicht wollte, dass die da diese Rotlichtbestrahlung bekommen. Ja, ich bin ja eingeschult worden im September 89. Juliane Kobelt, geborene Kube, Enkelin von Ilse Marie, Tochter von Sonja. Und fand es noch ganz toll, Jungpionier zu werden. Hab auch noch das Tuch gehabt und hab diesen Ausweis. Ja, also da hat man sich ja schon total lange drauf gefreut. Das weiß man dann irgendwie, ja, die Großen, die sind dann bei den Jungpionieren. Und das ist halt irgendwie eine spannende Sache offenbar gewesen oder eine schöne gemeinschaftliche Sache. Tja, das war dann halt vorbei. 1989 war Juliane 7 Jahre alt. Das Kind wechselte mühelos von einem Schulsystem ins andere. Für ihre Großmutter, die 58-jährige promovierte Juristin, inzwischen Direktorin für Kader und Bildung an der DDR-Akademie der Wissenschaften, gab es keine berufliche Zukunft mehr. 1990 wurde dann allen, die kurz vorm Rentenalter waren, angeboten, in Vorruhestand zu gehen. Das war dann keine schöne Zeit, weil eigentlich alle um ihre Arbeitsstelle banken. Und die Jüngeren haben dann mit uns Älteren gesprochen, dass wir das machen sollten, damit sie bleiben konnten. Es war dann also so ein richtiger Konkurrenzkampf, was in den ganzen Jahren vorher nie der Fall gewesen war. Und da habe ich dann im September 1990 aufgehört und habe 92 ja dann offiziell Rente gekriegt. Ja, dann fing es im Prinzip an, dass die Zukunft, die man sich so ausgemalt hat, oder die heile Welt, ein bisschen zusammengebrochen ist. Und dass der Betrieb H.O. Gaststätten an die Treuhand übergeben wurde. Es wurden alle Mitarbeiter entlassen, ich bin entlassen worden. Und die stand dann da, was machst du? Und dann habe ich im Prinzip Panik dann erst bekommen, als ich dann mich auf den Hosenboden setzen musste und überlegen musste, wie gestalte ich jetzt mein Leben weiter? Bleibe ich in der Gastronomie? Suche ich mir jetzt eine andere Arbeit? Was für eine Arbeit suche ich mir? Wo habe ich die Möglichkeit, über längere Zeit Geld zu verdienen, um mich und meine Kinder durchzubringen? Ja, also da war es dann natürlich so, dass man ja angemerkt hat, auch körperlich, dass sie da ganz schön mitgenommen war. Sie hatte dann häufig Nasenbluten. Also dass sie da das einfach auch gemerkt hat, dass sie da an ihre Grenzen gekommen ist. Und das erinnere ich auch noch, dass ich es halt komisch fand, dass sie dann zu Hause war. Und dann hat sie ja die Umschulung gemacht und ich glaube, das hat ihr dann auch noch wieder neue Energie gegeben. Auch die Macherinnen der Für dich kämpften ums Überleben. Sie versuchten, ihre Zeitschrift auf dem neuen, bunten Medienmarkt zu etablieren. Brachten endlich jene Themen ins Heft, die nie veröffentlicht werden durften. Die Für dich wendete sich und wendete sich wieder. Neue Besitzer entschieden schließlich das aus. Das letzte Heft erschien am 6. Juni 1991. In dieser Zeit ist meine Oma auch ziemlich wichtig gewesen. Wir waren regelmäßig bei ihr, einmal die Woche. Und ja, ich habe das halt einfach sehr zu schätzen gewusst, dass meine Oma immer da war und meine Mutter so unterstützt hat. Und es wäre auch ganz schön schwierig gewesen ohne sie. Und habe totalen Respekt, was meine Mutter da geleistet hat, weil sie einfach mit zwei kleinen Kindern, wir waren ja da 7 und 5, das alles so gewuppt hat. Also habe ich schon Hochachtung vor. Nach ihrer Umschulung zur Steuerfachangestellten war Sonja immer mal wieder arbeitslos. Weil Betriebe in die Insolvenz gingen, weil eine Abteilung nach Westdeutschland verlegt, befristete Arbeitsverhältnisse nicht verlängert wurden. Sie bewarb sich wieder und wieder. War keine so eine schöne Zeit, weil man irgendwie denkt, man ist nutzlos, man sitzt zu Hause, auch wenn man sich viel bewirbt, aber das ist für die Seele nicht so richtig gut. Und da ich eigentlich immer gearbeitet habe, immer voll gearbeitet habe und nie verkürzt gearbeitet habe oder viel krank war oder so, ist es eigentlich so ein Gefühl gewesen der Nutzlosigkeit und damit kann ich absolut nicht umgehen. nach der Wende sind ja völlig andere öffentliche Messages gekommen. Dann hieß es ja plötzlich, ja, Frauen wieder an die Familie und diese Erwerbsneigung der ostdeutschen Frauen, das passt alles nicht. Und eigentlich sind die ostdeutschen Frauen alle ganz unglücklich und überbelastet gewesen. Und die freuen sich jetzt, an den Kochtopf zurückzukehren. Und das hat ja nicht geklappt. Sozialstrukturell gesehen sind die ostdeutschen Frauen nicht an den Kochtopf zurückgekehrt, sondern die wollten berufstätig bleiben und die wollen auch auf einem hohen Bildungslevel bleiben. Und das merken ja die Kinder auch. Ne? Die merken ja, wie ihre Mütter darum kämpfen, berufstätig zu bleiben. Ingrid, zur Wende 28 Jahre alt, hatte ihre Lehr- und Wanderjahre hinter sich. Auch wenn noch Berge von Material für Herz-an-Herz-Baby-Tragetaschen in einer Prenzlauer Berg-Hinterhofwohnung lagerten, verkaufen würde sie keine einzige mehr. Die Situation war zur Wende, dass ich also ein kleines Kind schon hatte. Jakob war damals 2,5 und ich war schwanger mit dem zweiten Kind. Und ich wusste nicht so richtig, wie das jetzt eigentlich weitergeht. Ich merkte nur, dass sich das alles sehr verändert. Und dann saß eine Freundin bei mir mal auf dem Sofa und die sagte, ja, sie studiert jetzt. Wo ich dachte, hoppla, ne, das habe ich ja ganz vergessen, dass du eigentlich mal studieren wolltest und das geht ja jetzt. Die Bürgerrechtlerin, der in der DDR viele Wege versperrt waren, sah nun ihre Chance gekommen. Sie knüpfte an das an, womit sie sich auch im neuen Forum beschäftigt hatte, und entschied sich für ein Studium der Erziehungswissenschaften an der Technischen Universität in West-Berlin. Da habe ich auch schon die ersten Irritationen bekommen, wo ich gemerkt habe, das ist nicht so ganz typisch in Westdeutschland. Also ich war ja einfach nur froh, endlich studieren zu können. Und ich bin dann auch aufs BAföG-Amt mit meiner Tochter auf dem Arm. Ich legte, wie ich so gewohnt war, aus DDR-Behörden, ich legte das Baby auf dem Schreibtisch ab und wollte mich dann mit dem Herrn unterhalten. Der guckte schon mal ganz irritiert auf dieses Kind auf seinem Schreibtisch. Das war er irgendwie nicht so gewöhnt. Und dann fragte er mich, Sie wollen sicherlich einen Weiterförderungsantrag stellen. Und ich sagte, nee, ich will einen Erstantrag stellen. Dann habe ich gedacht, der gute Mann kippt mir vom Stuhl. Das war für ihn überhaupt nicht vorstellbar, dass eine Frau mit einem 6 Monate alten Säugling mit dem Studium neu anfangen möchte. Und da hatte ich bis dahin überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass die Kinder irgendwie ein Hinderungsgrund sein könnten, dieses Studium zu machen. 1989 prallten zwei völlig unterschiedliche Frauenwelten aufeinander. In der DDR waren über 90% der Frauen berufstätig, in der Regel ganztags. In der Bundesrepublik ging jede zweite Frau einer Berufstätigkeit nach, überwiegend in Teilzeit. Und an dieser Stelle sage ich immer, wir haben in der Wende auch ausgesprochenes Pech gehabt als ostdeutsche Frauen, dass wir ausgerechnet mit westdeutschen Frauen vereinigt worden wären. Also wären wir in dieser Situation mit Französinnen oder mit Schwedinnen zusammengetroffen, hätten wir sehr viel mehr gemeinsame Berührungspunkte finden können. Weil für Französinnen ist das ganz normal, dass die Kinder außerhäuslich betreut werden. Der erste Weg an der Technischen Universität führte die Studentin Ingrid Miete in ein autonomes Frauenseminar. Da gab es also eine Professur für Frauenforschung, Tina Türmer-Rohr, und dort wurde das rauf und runter diskutiert. Die haben dann ja so autonome Frauenseminare gemacht und die waren abends um 6 angesetzt, 18 bis 20 Uhr. Und ich kam dann dahin und dann saß so ein Kreis schwarz gekleideter, kurzgeschorener Frauen. Ich kam mit bunten, wallendem Rock an und langem Zopf. Und das erste Thema, was ich dann ansprach, war, können wir das nicht zu einer anderen Uhrzeit machen, weil 18 bis 20 Uhr muss ich die Kinder ins Bett bringen und das passt nicht. Ich würde aber gern das Seminar besuchen. Also da ging ein Orkan los gegen mich. Also wie man überhaupt Kinder haben kann, also ist ja politisch überhaupt nicht korrekt. Mein erster Eindruck war, okay, wenn du Mutter bist, hast du eigentlich verkackt, ne? Da hast du keine Chance mehr, eine Feministin zu werden. Da war ja schon die erste politisch inkorrekte Haltung, mindestens einmal nachweislich mit einem Mann geschlafen zu haben. Das geht eigentlich nicht, ne? Kapitel 4. Ankunft im vereinten Deutschland. Die Enkelin. Meine Oma, meine Uroma, meine Mutter und ich. Ja, bei uns ist auch sehr auffällig, bei uns sind 25 Jahre zwischen den Generationen. Ich war die Erste, die das durchbrochen hat. Bin erst mit 29 Mutter geworden. Ah, ja. Vor Juliane Kobelt liegt ein dickes Fotoalbum. Mutter Sonja hat es für sie gestaltet. Mit Kinderbildern, Familienaufnahmen und vielen liebevoll geschriebenen Texten. Es soll eine Brücke schlagen von ihrer Geburtsstadt Ost-Berlin nach Hamburg, wo die junge Frau heute lebt. Bis 1989 gibt es vorwiegend Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Danach ist Julianes Welt bunt bebildert. Ich wusste halt, dass ich irgendwas mit Sprachen machen wollte. War ja in Englisch und Französisch ziemlich gut und hatte ursprünglich dann mal überlegt, Germanistik und Anglistik zu studieren und hatte überlegt, okay, was kann man denn da sinnvoll mitmachen? Hatte mich für Sozialwissenschaften entschieden und hatte im Hinterkopf, dass ich einen Bachelorstudiengang wähle, damit ich auch ins Ausland gehen kann. Und ich habe dann nach 2 Jahren dann die Möglichkeit genutzt, 2 Semester in Frankreich zu studieren und habe dann das Studium in Berlin abgeschlossen, mein Bachelor, und habe dann einen Master in Amsterdam angefangen in Sozialpolitik, habe noch ein Praktikum rangehangen in Brüssel bei einer kleinen Kinderrechtsorganisation. Die Wege von Großmutter und Mutter verliefen geradlinig vorgezeichnet. Ein sich ausprobieren konnten sie sich weder vorstellen, noch war es vom Staat erwünscht. Frauen und Männer sollten schnell zu nützlichen Gliedern der Gesellschaft werden. Von Julianes Möglichkeiten haben Ilse-Marie und Sonja nicht einmal geträumt. Und doch hat ihr Leben die junge Frau geprägt. Wir haben jetzt ein Kind und wir wollen auf jeden Fall noch ein zweites. Ob wir noch ein drittes wollen, ist die Frage. Aber also ich habe mich schon gefreut, wieder arbeiten zu gehen. Vielleicht noch nicht nach 9 Monaten, aber für mich selber das ist total wichtig, arbeiten zu gehen und auch verantwortungsvoll eingesetzt zu sein. Ja, also habe auch sehr viel Spaß an dem, was ich mache. Dafür habe ich nicht so lange studiert und viele Sachen schon einfach auch gemacht, dass ich dann, nur weil ich ein Kind habe, dann zu Hause bleibe. Diese Selbstverständlichkeit ostdeutscher Frauen, dass man natürlich außerhäuslich arbeitet und dass das aber nicht bedeutet, dass ich deshalb auf Familie verzichten muss, sondern dass ich beides haben möchte, das ist etwas, was DDR oder überhaupt osteuropäische Frauenrealität gekennzeichnet hat. Und das finde ich einen Wert. Man kann natürlich darüber diskutieren, wie man das noch hätte günstiger gestalten können. Und an dieser Stelle können wir wiederum viel von westdeutschen Frauenbewegungen lernen, die halt mehr noch thematisiert hat, wie auch Männer in die Verantwortung zu nehmen sind. Mein Mann wollte ja so oder so auch Elternzeit nehmen und das wäre so der günstige Weg. Und ich glaube, er würde es auch wieder so machen, dass er einfach auch 2-3 Monate mit der Kleinen verbracht hat. Das war echt super, weil er dann auch weiß, was man dann so den langen Tag mit so einem Kind macht. Und eben auch stärker eingebunden war in den Haushalt mal in dieser Zeit. Ich denke, wir haben in den letzten 10 Jahren eigentlich, was Gleichstellung angeht, zu einem Boom, wo viele Sachen plötzlich gehen, die sich vorher kaum bewegt haben. Und da wird eine der Ursachen sein, die europäische Vereinigung. Weil wir über diesen europäischen Vereinigungsprozess im Prinzip mit Ländern vereinigt wurden, die eine sehr viel progressivere Frauenpolitik haben. Also, dass wir beide arbeiten wollten, war klar. Aber nicht in welchem Stundenumfang. Das haben wir uns dann quasi überlegt, als es dann soweit war, dass wir ein Kind hatten. Okay, wir versuchen es einfach mal mit dieser Kombination 30-40. Und das hat ganz gut geklappt. Ja, und dabei sind wir halt geblieben. Die Sozialwissenschaftlerin arbeitet 30 Wochenstunden bei einer Hamburger Stiftung. Ihren Mann kennt sie noch aus der Schulzeit in Ost-Berlin. Er studierte European Business Administration in Berlin und Cambridge, machte seinen Master in Paris und ist nun bei einer großen Bank angestellt. Fulltime. Da ist man gleich in so einer typischen Rolle wieder drin, aber wir haben das einfach jetzt so entschieden. Und es ist aber auch nicht so, dass wir sagen, okay, in ein paar Jahren ist es dann immer noch so, dass ich diejenige bin, die halt weniger arbeitet. Vielleicht ist es irgendwann wieder so, dass wir beide Vollzeit arbeiten oder ganz anders. Also das kommt ja dann auch wirklich auf die Lebens-Arbeitssituation an. Jetzt mit einem kleinen Kind, vielleicht noch mit einem nächsten Kind, ist es halt jetzt erstmal so. 1989 wurden in der DDR 80% aller Kinder vom 1. bis zum 3. Lebensjahr in einer Krippe betreut. Kindergarten und Hortplätze waren für alle vorhanden. In der alten Bundesrepublik war das undenkbar. Die Debatte über Kindertagesstätten im Vereinigten Deutschland währte über 20 Jahre. Erst seit dem 1. August 2013 hat jedes Kind ab einem Jahr den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz. Im öffentlichen Diskurs ist der Osten eigentlich nicht präsent und darf auch nicht thematisiert werden. Also zum Beispiel jetzt diese ganze Diskussion, die wir aktuell hatten um die Ganztagsschule. Da wäre ja eine naheliegende Diskussion gewesen zu sagen, okay, im Prinzip gab es ja in 5 Bundesländern viele, viele Jahrzehnte eine Ganztagsschule. Können wir nicht mal zu diesen Erfahrungen gucken? Man guckt dann nach Finnland, nach Schweden, man guckt in die anderen Länder, dass die sich mal von der DDR haben anregen lassen bei der Entwicklung ihres Schulsystems, wird mal schlicht weggelassen. Also jetzt zurück zum Frauenbild oder zu dieser Selbstverständlichkeit ostdeutscher Frauenrealität. Das wird in den Familien weitergegeben, aber es wird nicht öffentlich thematisiert. Jedes Vierteljahr kommt Ilse Maries Familie in Berlin zusammen. Die Mutter, ihre Kinder, ihre Enkel, deren Partner und die Urenkelin. Es war Ilse Maries Idee, sich auszutauschen, einander zu helfen und zu erzählen. Über die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft. Über Hoffnungen und Enttäuschungen. Ich bin ja ein Scheidungskind, mein Mann auch. Und wir sind schon sehr hinterher, dass wir unsere Partnerschaft auch pflegen. Also wir möchten nicht gern, dass wir in ein paar Jahren feststellen, die Belastung ist irgendwie so groß, Job und Kind und Haushalt, dass dann die Partnerschaft dabei drauf geht. Und deswegen versuchen wir auch regelmäßig Zeit zu zweit zu verbringen und eben nicht nur Mama, Papa oder Kollege, Kollegin sind, sondern halt auch Mann und Frau. Also das ist uns sehr wichtig und wir wissen beide, wie schmerzhaft es ist, nur mit der Mutter aufzuwachsen und nicht mit dem Vater. Wenn man das Rad zurückdrehen könnte bis zu meinem Abitur, hätte ich mir vielleicht einen Beruf gewählt, wo ich vielleicht mehr Geld verdienen würde. Wie meine Schwester, die eben als Zahnärztin auch im Westteil gut arbeiten konnte. Also ich hätte auch so 2 Kinder, vielleicht 3. Vielleicht wäre ich Richtung Steuern gegangen, wenn es möglich gewesen wäre. Den Kindern habe ich ganz schön was zugemutet. Das würde ich nicht wieder machen, die Kinder in die Wochenkrippe zu geben. Denn wenn man schon Kinder hat, dann muss man sich auch drum kümmern, nicht? Also das würde ich nicht wieder machen. Ich hätte das nicht anders geschafft, aber das würde ich nicht wieder machen. Emanzipierten. 3 Frauengenerationen in Ostdeutschland. Sie hörten eine Sendung von Rosemarie Mieder und Gislinde Schwarz. Es sprachen Claudia Mischke, Anne Esser, Christina Pucciata und Reinhard Pede. Ton und Technik Hendrik Manuk und Angelika Bruchhaus. Redaktion und Regie Ulrike Bajor. So eine kleine schmerzt in ihrer Brust. Und wenn die Kinder schlafen, schon wieder so eine Lust. So eine kleine Frau, so eine kleine Frau, so eine kleine Frau, so eine kleine Frau. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2014.